Kundgabe 3738. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.4.1946. Eingriff Gottes der Ungläubigen wegen. Wer das Evangelium nicht annehmen will, das ich durch euch den Menschen zusende, dem suchet es nicht aufzuzwingen. Denn so sein freier Wille nicht tätig wird, so er nicht selbst von innen heraus den Willen hat, in der reinen Wahrheit zu stehen, verfehlt auch mein Wort seine Wirkung. Und es klingt nicht anders als jedes andere gesprochene Wort. Und es ist daher auch ohne Kraft. Wo der Wille zur Wahrheit fehlt, ist wenig Erfolg zu verzeichnen. Doch die große, irdische Not kann diesen Willen rege werden lassen, wie sie aber auch andererseits den Menschen veranlassen kann, mich gänzlich zu verleugnen. Und es wird immer der Kampf bestehen zwischen den der Wahrheit zustrebenden und den die Wahrheit ablehnenden Menschen, und letztere werden zahlenmäßig überwiegen. Denn mein Gegner ist unentwegt darauf bedacht, jegliches Licht zu verlöschen. Und er wird besonders heftig dort wirken, wo eine Lichtquelle ist, und sein Wirken wird klar zutage treten. Die Menschen selbst könnten wohl sein Wirken unmöglich machen durch ihren Widerstand. Sie müssten sich aber dazu die Kraft holen aus meinem Wort, so sie den Widerstand leisten wollten, bringen jedoch diesen Willen nicht auf. Was den Menschen von mir aus geboten wird, ist so hell und klar und jedem ernstlich Prüfenden als Wahrheit erkenntlich. Doch mangelhaften Willen zur Prüfung und Willfährigkeit den Einflüsterungen meines Gegners macht auch das Denken des Menschen schwach und urteilsunfähig. Und meines Geistes Wirken wird nicht erkannt, weil es nicht erkannt werden will. Der Wille zur Abwehr meines Wortes ist stärker als der Wille zur Prüfung. Und dann ist jedes Wort für euch vergeblich. Dann bleibt nur noch die letzte Möglichkeit, diesen starken Gegenwillen zu brechen, indem ich selbst in Erscheinung trete, in der euch zuvor angekündigten Weise. Verfehlt dieses letzte Mittel seine Wirkung, dann sind die Menschen nimmermehr in die Wahrheit zu leiten, und dann ist ihnen auch der Weg zur Seligkeit verschlossen. Denn ihr Wille ist frei, und ich zwinge ihn nicht. Doch das letzte Mittel wende ich unwiderruflich an, denn mein Wort ist Wahrheit, und ich will auch den Ungläubigen die Wahrheit meines Wortes beweisen. Doch dieser Beweis wird sehr schmerzhaft sein und das Leben unzähliger Menschen auf Erden beenden, deren Seelen dann den geistigen Kampf im Jenseits fortführen müssen, mehr oder weniger schwer. Und so der Wille des Einzelnen nicht ganz hart ist und mir abgewandt, kann dieser letzte Eingriff von mir noch eine Willensänderung bewirken. Und darum führe ich ihn auch aus, weil mir jede einzelne Seele lieb ist und ich sie erretten möchte vor dem Untergang, weil ich jeder einzelnen Seele noch Gelegenheit geben möchte, sich zu lösen von der gegnerischen Macht und in meinem Eingriff mich und mein Wirken zu erkennen. Denn diese Erkenntnis ist der Beginn der Wandlung, den die Seele dann auf Erden oder im Jenseits fortsetzen kann, mit schnellerem Erfolg, weil ihr Widerstand gebrochen ist und sie meine Kraftzufuhr entgegennehmen kann, so sie solche begehrt. Der harte Wille vieler Menschen benötigt eine harte Schule. Und um derer Willen werde ich mich äußern, so wie die Stunde gekommen ist, die ich bestimmt habe seit Ewigkeit. Amen.